Die magische Türe, Hörspiel von 2. Klasse von Valentina, Livia und Linda. Livia ist Amelie, Valentina ist Sina, Linda ist Melody. Die drei Mädchen Sina, Melody und Amelie gehen in die Schule. Sie sind alle zusammen in der Schule. Und nach der Pause gehen sie ins Turnen. Ich freue mich so in das Turnen. Ich auch. Ich auch. Dann spielen sie alle friedlich in dem Turnen. Ju, spielst du mit mir Ball? Ja. Spielst du mit? Ja. Komm, spielen wir. Schweinchen in der Mitte. Oh, Entschuldigung, ich muss noch kurz aufs Klo. Lehrerin, darf ich aufs Klo? Ja, darfst du. Was ist das für ein Brief? Wieso liegt da vor dem WC ein Brief? Ich mache ihn mal auf. Oh, was steht denn da? Und plötzlich ging die Türe auf. Ah, Hilfe! Sie zieht mich rein! Hilfe! Sagen. Ja, Lehrerin, Lehrerin, wir haben was gehört von der Sina. Komm mit. Ja, komm ich. Hilfe! Ich sehe den Fuß von der Sina. Hilfe! Was ist passiert? Ich geh mal rein, wartet hier. Ich geh mal in die Kabine rein. Ich hab die Sina gefunden. Kannst du mir bitte helfen hier raus? Ich hab so Angst. Ich helf dir. Ich probier die rauszuziehen. Ja, bitte schnell. Was ist überhaupt passiert? Ja, vor dem WC lag halt ein Brief und ich wusste nicht, was da drin stand. Und es war ein bisschen verwirrend. Und nachher öffnet sich die Tür einfach von alleine. Und ich weiß nicht, vielleicht war es jemand. Es war auch echt komisch für mich. Nachher zieht es mich rein. Und nachher war ich drin. Und zum Glück hat meine Kollegin und die andere Kollegin das gesehen. Ja, du bist jetzt wieder in Sicherheit. Mein Papa ist Polizist, er kann sich darum kümmern. Das ist sicher super, wenn er da mal reinschaut.